Ins Herz der Nacht von Dirk Schmidt. Regie Thomas Leutzbach. Endlich eingelassen, schreitet der Adjutant gemessenen Schrittes durch die langen Gänge des Palastes. Sein Weg führt ihn ins Innerste der Macht. Der Adjutant ist mehr als seine äußere Erscheinung dem Betrachter zu vermuten nahelegt. Engster Vertrauter, Leibarzt, Premier außen und Handelsminister. Aber jetzt, als er in das abgedunkelte Schlafzimmer tritt, ist er nicht mehr als ein dummes Dick. Vielleicht ein Zusammentreffen von Sehnen, wie die auf seinem Handrücken, den der Berufene zur Begrüßung sanft berührt. Sie müssen verstehen, Marlow. Es gab eine Zeit, da waren uns die Hände gebunden. Da brauchten wir die Hilfe von Kurz. So schließt sich der Kreis. Wir brauchten das Uranium, wir brauchten Kurz, wir brauchten das Licht. Sie haben alles bekommen, was Sie brauchen, Wells. Damals hatte ich nichts gegen Licht. Aber seit ich da war, wo ich war, kann ich die Helligkeit nicht mehr ertragen. Im Grunde ist Licht eine Lüge. Keine Lüge. Eher ein Versprechen, das nicht gehalten wird. Ich kann nicht erwarten, dass Sie das verstehen. Verstehen Sie mich? Ich habe etwas für Sie, Marlow. Torvill. Ich dachte, die Station sei geschlossen. Torvill ist immer noch so etwas wie eine Hoffnung. Wir haben dort in letzter Zeit keine Ergebnisse erzielt, aber das heißt auf gar keinen Fall, dass dem Unternehmen Torvill selbst, also Torvill im Sinne einer Ambition, unsererseits mit irgendwelchen Zweifeln begegnet würde. Natürlich war von Anfang an klar, dass Wells mir etwas verschwieg. Torvill galt schon längst als No-Go-Area. Zuerst hat es lediglich Meldungen von Unglücksfällen gegeben, dann sprach man von Opfern und später von Toten. Man sprach von Problemen, dann von Spannungen. Und schließlich von Auseinandersetzungen. Was geschönte Berichte angeht, ich bin lange genug Empfänger und Urheber gewesen, um zu begreifen, dass sie sich etwas vormachten. Sie hatten den Kontakt verloren. Torvill ist lebensgefährlich und das wissen Sie besser als ich. Wenn Sie mich schon in die Hölle schicken, wäre es nett zu erfahren, was ich da genau tun soll. Sagt Ihnen der Name Kurz etwas? Der Puls des Berufenen bestimmt den Gang der Dinge. Ein Nachlassen der Frequenz bewirkt ein universelles Erlahmen. Das Leben fließt langsam, wenn der Berufene dem Tiefschlaf entgegensinkt. Aber es gibt keinen Stillstand. Schlaf findet man in der Spanne zwischen den Herzschlägen. Der zitternde Adjutant wagt es, den Berufenen anzusprechen. Er wählt seine Worte sorgsam. Schwere Entscheidungen stehen bevor. Schwere Entscheidungen sind schwer zu treffen. Was wissen Sie über Kurz? Das, was alle wissen. Damals, als es dunkler wurde, war Kurz die letzte Hoffnung. Er hat als erster das Uranium theoretisch nachgewiesen, er berechnete seine Struktur und machte eine grobe Einschätzung, wo es zu finden sein könnte. Auf Torvill hat er es dann entdeckt. Genau, dort wurde Kurz auch zum letzten Mal gesehen. Aber das ist schon eine Weile her. Wenn ihn jemand finden kann, dann Sie. Finden Sie ihn, Marlow, und bringen Sie ihn uns zurück. Sie bekommen ein Transportschiff, das wir im Moment nicht benötigen. Bevor Sie reisen, wären allerdings noch einige Formalitäten zu erledigen. Ein kleines bisschen müssen Sie noch tun. Der Auftrag war ziemlich reizvoll. Ich bekam die Chance, Kurz persönlich kennenzulernen. Er war eine Legende. Kurz war aufgebrochen, hatte eine neue Welt geschaffen und der alten Welt das Licht gebracht. So. Sehr schön. Wir können sofort impfen. Gut. Jetzt brauche ich noch Ihre neurologischen Daten. Wir müssen doch wissen, wie es um Ihre geistige Gesundheit steht. Ich hoffe doch gut. Ich schätze, dass Kurz 5 oder 6 Jahre älter war als ich. Jetzt wird's gleich pieks. Er war seinerzeit der jüngste Wissenschaftler, der jemals am Chemtech gelehrt hatte. Dann leitete er die erste Torvill-Expedition und fand das Uranium. Wunderbar. Aber obwohl er alles erreicht hatte, kam er nicht zurück. Ich zieh mich wieder an, ja? Seine Spur verlor sich in Gerüchten. Das reicht doch. Das reicht völlig für da draußen. Als ich in der Zentrale anfing, hatte man schon seit Jahren nichts mehr von Kurz gehört. Übrig geblieben war nicht viel mehr als sein Name. Ein paar Andeutungen vielleicht. Irgendjemand hatte erzählt, Kurz sei schwer krank. Übrigens, können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Sie fahren doch nach Torvill. Und? Ich war ja immer der Ansicht, dass wir mit der Ausbeutung viel zu früh begonnen haben. Wir konnten gar nicht abschätzen, auf was wir uns da einlassen. Vom rein medizinischen Standpunkt aus. Torvill liegt in einem Abschnitt, über dessen energetische Zusammenhänge wir noch nicht sehr viel wissen. Er redete noch eine Weile weiter und es wurde nichts Interessanter. Wenn er recht hatte, bestand der Verdacht, dass ein längerer Aufenthalt auf Torvill die Gehirnfunktion beeinflusste. Die Impulsübertragung wurde möglicherweise gestört. Sollte es also irgendeinen, wie immer gearteten Todesfall geben, während Sie auf Torvill sind? Ich meine, wir wissen doch, dass die Bedingungen dort nicht besonders gut sind. Wenn also das Unglück passiert und Sie müssen miterleben, dass jemand tragischerweise stirbt, dann wäre es sehr schön, wenn Sie mir eine Gewebeprobe des Gehirns mitbringen könnten. Nur eine Probe. Warten Sie. Ich habe etwas, das Ihnen helfen wird. Hiermit können Sie ganz einfach eine Gewebeprobe entnehmen. Einen Moment, ich zeige es Ihnen. Ist er echt? Ich habe viele Freunde, die mir alle möglichen Geschenke machen. Passen Sie auf. Sie nehmen dieses Gerät und pressen es fest an die Schädelkalotte. Dann drücken Sie diesen Knopf und... Hören Sie das? Ja. Das ist die Justierung. Es dauert etwa 5... Ich habe wohl nicht richtig angesetzt. Wenn man das richtig macht, gibt es ein ganz charakteristisches Geräusch. Ich versuche es nochmal auf der anderen Seite. Und 5, 4, 3, 2. Sehen Sie, so funktioniert es. In dem Gerät haben ungefähr 50 Proben Platz. Sie werden sofort dehydriert und sind fast unbegrenzt haltbar. Ich zeige es Ihnen noch einmal. 5, 4, 3, 2. Geht durch den Knochen wie durch Butter. Nehmen Sie das mit. Sie können der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Der Berufene plant einen Entschluss von großer Tragweite. Nur er selbst kann die Verantwortung auf seinen schwachen Leib nehmen. Seit jeher war es dem Berufenen unmöglich, die Dinge schnell zu erfassen und Veränderungen vorherzusehen. Das war seine große Schwäche, die ihn zum stärksten Mann machte. Das kleinere Übel. So kommt man nach oben. Immer einen Schritt vor dem anderen. Es tut mir leid, dass jetzt alles so schnell geht. Wenn Sie sich nicht mehr verabschieden konnten, können wir das gerne übernehmen. Es gibt niemanden, von dem ich mich verabschieden muss. Übrigens war das einer der dümmsten Sätze meines Lebens. Nicht, weil er nicht zuträfe. Es gab niemanden für mich, sagt Maria. Der Satz war so dumm, weil mir nicht klar war, dass Wells alles über mich wusste. Alles. Ich habe lange nicht verstanden, warum er mich überhaupt gefragt hat. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn Sie in Torvill sind, wenden Sie sich zuerst mal an den Verwalter. Haben Sie verstanden? Den Verwalter! Ja, der Verwalter, ja! Viel Glück! Wells hatte vergessen, mir auch noch eine gute Reise zu wünschen. Aber wahrscheinlich hätte das auch nicht viel genützt. Außerdem waren die äußeren Umstände durchaus erträglich. In meiner kleinen Kabine gab es sogar ein Fenster. Das Schiff war groß. Zur Not hätten wir uns auch aus dem Weg gehen können. Wir? Das waren Müller und ich. Ja? Lust auf eine Partie Schach? Warum nicht? Ich muss Sie allerdings warnen. Ich spiele vorzüglich. Tatsächlich? Schach ist meine große Leidenschaft. Was ist? Etwas entdeckt? Nein. Nein, ich schaue nur ein wenig. Ich verlange nicht mehr hier draußen. Es war eine Weile her, dass ich Gelegenheit gehabt hatte, in die Zeit zu sehen. Da draußen stand die Zeit still, während wir durch sie hindurchrasten. Diese Figur hier. Und hier drin, E5. Im Navigationsraum der Eliza, konnte ich sehen, welches Schicksal mich erwarten würde, wenn ich weiterhin hinausfuhr. Oh, er antwortet mit einem ungewöhnlichen Zug. Das haben wir gleich. Wir setzen diese Figur hier. Müller machte den Job schon viele Jahre. Und das hatte Spuren hinterlassen. B4. Ja, der Sieg ist unser. Die Herren des Universums haben die letzte Schlacht gewonnen. Bald wurde mir klar, dass das lange Alleinsein seine Psyche dazu veranlasst hatte, eine Art Zwilling zu erschaffen. Irgendwo bei ihm war ein zweiter, unsichtbarer Müller, der die Einsamkeit mit ihm teilte. Sieg! Der dritte Sieg in Folge! Gebenedeit und einzig sind wir unter den Kämpfern der Sache. Darauf müssen wir trinken. Ich kann nicht behaupten, dass mich sein Verhalten sonderlich störte. Er war seit Jahren nicht mehr aus seinem Schiff herausgekommen und hatte eine brauchbare Überlebensstrategie entwickelt. Das konnte man ihm nicht übel nehmen. Auf Ihr Wohl, Müller. Und Ihren Sieg. Was ich ihm verübelte, war die Tatsache, dass er sich irgendwie an sein Steuersystem angeschlossen hatte, um beim Schach zu betrügen. Darf ich mir mal die Steuerung anschauen? Aber nichts verändern. Sie wollen doch nicht, dass wir eine Kollision riskieren. Wem sag ich das? Er hatte den Kollisionsweef manipuliert. Die gesamte brachliegende Intelligenz des Schiffes arbeitete daran, seine Schachfiguren zu schützen. Ich hängte ihn ab und baute die Figuren neu auf. So. Sie fangen an. Er konnte überhaupt nicht Schach spielen. Er hatte das Spiel noch nicht mal ansatzweise begriffen. Es dauerte keine Minute und ich bereute, was ich getan hatte. Es war 10-mal besser zu verlieren, als wie eine Wachsfigur herumzusitzen. Ich hatte mich um die einzige Möglichkeit gebracht, ein wenig Zeit zu killen. Na ja, mein Gott, Sie wissen doch, was das für Typen sind, die so ein Kommando haben. Die sitzen jahrelang in einem vollautomatischen Schiff und warten auf die 5 oder 10 kritischen Minuten, wenn sie mal selbst das Steuer in der Hand haben. Von mir aus könnte man jeden dieser Frachter auch unbemannt losschicken, anstatt ihn mit einem Idioten zu bestücken, der mehr schadet als nützt. Die Verluste wären zu ertragen. Es gab eine Zeit, wo ich selbst ein Transportschiff gefahren bin. Ich war früher selbst einmal so jemand wie Müller. Warum diese falsche Bescheidenheit, Marlow? Die Routen, auf denen unsere Schiffe heute fahren, haben Leute wie Sie erst entdeckt. Sie sind mehr. Was immer Sie da draußen erlebt haben, daran wird sich nichts ändern. Es ist schön, dass Sie das glauben. Sie selbst tun es auch. Sie sind nur nicht mutig genug, es zuzugeben. Ich entscheide immer noch selbst, was ich glaube. Damit sind Sie Müller schon weit voraus. Erzählen Sie mir nichts anderes. Lügen Sie mich nicht an, Marlow. Eine neue Form. Irgendwas zwischen Drohne und Kuli. Debile Tiere. Wo haben Sie das her? Ich lese viel. Es gibt Broschüren, da steht alles drin. Mhm. Haben Sie Torville überhaupt schon mal betreten? Was sollte ich da bei diesen Kretins? Wenn man so viele Totschläge, wie man nur könnte, wären immer noch genug da. Ach, zum Glück gibt es Leute wie Sie, die da nach dem Rechten sehen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Marlow. Greifen Sie durch da unten. Nicht lange wackeln und keine Kompromisse, verstehen Sie? Wir bewundern Sie, Marlow. von ihrer Sorte. Ich glaube, ich werde jetzt schlafen. Tun Sie das. Ruhen Sie sich aus. Wir werden auf Sie aufpassen. Danke, Müller, danke. Wir werden seinen Schlaf bewachen. Wir passen auf. Es war nicht sehr erhebend, von jemandem wie Müller angebetet zu werden. Und dann gab es noch andere Probleme. Ja? Lust auf eine Partie Schach? Warum nicht? Ich muss Sie allerdings warnen. Ich spiele vorzüglich. Oh Gott, was ist? Schnell. Was? Zeitschleife. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Okay. Ich gebe ein Systemalarm. Wir müssen zum Navigationsraum. Zeitabgleich so schnell wie möglich. Wie viel haben Sie? Der Sprung geht über 3 Tage bei einer Interferenz von etwa 3 Minuten. Hören Sie, 6/1456? Ja. Lust auf eine Partie Schach? Und hier 9/1833. Ja. Lust auf eine Partie Schach? Dann fehlen uns fast 76 Stunden. Das kann nicht sein. Sie haben recht. Ich spiele vorzüglich. Der Abgleicher schlägt normalerweise sofort an, wenn eine Fehlzeit dieser Länge auftaucht. Das ist ein schlechtes Omen. Was ist, wenn es noch weitere Fehlzeiten gibt? Das kann eigentlich nicht vorkommen. Es kam aber vor. Wir saßen vor dem Kasten und hatten ein Problem. Alle Warnsysteme waren zerstört. Irreparabel. Müller. Warum sollte er? Er war schließlich der Leidtragende. Das ist ein ganz schlechtes Omen. Was ist, wenn ein Fluch über uns liegt? Wir müssen den Kurs ändern. Das ist strengstens untersagt. Schmiller, reißen Sie sich zusammen. Sie haben recht. Ich sollte auf Sie hören. Sie sind etwas Besonderes. Marlow, wir sind stolz darauf, Sie zu kennen. Hören Sie auf mit dem Quatsch. Passen Sie auf. Sie legen sich jetzt 2 Stunden hin, während ich auf die Uhren achte. Dann sind Sie dran. Wir wechseln uns ab, okay? Okay. Im Lauf der Zeit fanden sich 6 Fehlfunktionen von zusammengenommen 3 Monaten Länge. Ausnahmsweise hatte Müller recht. Das war kein gutes Vorzeichen für die Aufgabe in Torwil. 3 Monate Verspätung? Ja. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, ob wir überhaupt unser Ziel erreichen würden. Wir entschieden uns, auf Nummer sicher zu gehen, den Schlaf auf ein Minimum zu reduzieren und so viel Zeit wie möglich zu zweit zu verbringen, um Abweichungen sofort feststellen zu können. Müller und ich hatten eine Menge Zeit, auf der Eliza totzuschlagen. Der Berufene herrscht auch über die Zeit und er ist sich seiner schweren Verantwortung bewusst. Die Zeitspanne zwischen 2 Stunden kann vergehen wie ein Lidschlag. Sie kann eine Nacht umfassen oder einen Sommer. In Wahrheit ist der Berufene sehr krank. Ein heimtückisches Geschwür, eingepflanzt von seinen Feinden, wütet in seinem Inneren. Es bleibt das Warten und die Hoffnung. Es ist ein gutmütiger Krebs, der den Berufenen befallen hat. Man kann auch ohne Hilfe von Eliza Schach spielen. Oh. Ja. Ich werde es Ihnen beibringen. Geben Sie zu, dass es eine gute Idee war. Sie sind findig, Müller. Soll ich Ihnen erzählen, was ich ebenfalls schon einmal gemacht habe? Ich habe das System umgekehrt. Ich verstehe nicht. Wenn man die Schachfigur mit Elizas Hilfe spielen kann, dann kann man auch Eliza mit Hilfe der Figuren steuern. Wir hielten auf einen einzelnen Meteoriten zu. Und kurz bevor wir ihn trafen, habe ich den Kollisionsweave abgeschaltet und die Steuerung mit dem Schachspiel kurz geschlossen. Stellen Sie sich vor, Der Springer. Der Springer. Der Springer hier ist ein Meteorit. Ich nehme dann diese Figuren hier. Hm? Ein Turm und 3 Bauern. Und ziehe sie vorsichtig in einem leichten Bogen an dem Springer vorbei. Und das Schiff? Sie werden es kaum glauben, aber das Schiff tut dasselbe. Wenn man die Geschwindigkeit des Meteoriten richtig einschätzt, ist das kein Problem. Oh Gott. Was ist? Nichts. Alles im besten Ordnung. Mein Traum wäre es, die Eliza in einen Sturm zu fliegen und dann nach den richtigen Schachregeln zu spielen. Meinen Sie, das wäre möglich? Hm? Oh, man müsste es ausprobieren, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn man ein feststehendes Ziel hat. Ich habe immer Schach gespielt, um zu gewinnen. Den Gegner zu zerstören? Wenn Sie so wollen. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Menschen noch auf Torvill waren, als Müller mich absetzte. Schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass die Gerüchte über Torvill, die Geschichten über Hungersnöte, Despotie, Krankheiten und Willkür der Wahrheit entsprechen mussten. Im Lager angekommen, hatte ich nicht den Eindruck, von irgendjemandem erwartet zu werden. Der Verwalter allerdings war die Sorte Mensch, die man nicht überraschen kann. Noch bevor ich Sie willkommen heiße, will ich Ihnen einige Illusionen nehmen. Meine Aufgabe besteht darin, einige wenige, aber wichtige Regeln für das Zusammenleben hier zu entwickeln, vorzuleben und durchzusetzen. Es geht um das, was ich die Verkehrsformel nenne. Sie müssen wissen, dass wir, was die hiesige Bevölkerung betrifft, unterscheiden zwischen drei Gruppen. Da wären die sogenannten Eingeborenen und die, die nicht hier geboren sind. Diese zweite Gruppe unterteilt sich in die, die hier leben und arbeiten, und in die sogenannten Besucher, zu denen beispielsweise auch jemand wie Sie gehört. Die Ansässigen, so nennen wir alle, die nicht hier geboren, aber auch keine Besucher sind. Die Ansässigen stellen die gesellschaftliche Elite dar. Den Besuchern steht, wenn sie sich als würdig erweisen, der Zugang zur Gruppe der Ansässigen offen. Kommen wir zu ein perfektes System. Es gibt selbstverständlich vollkommen wahnsinnig. Es ist schon perfekt. Erst hatte er die Ankömmlinge tätowiert, um ihren besonderen Rang hervorzuheben. Dann hatte sich herausgestellt, dass die Eingeborenen sich verbotenerweise ebenfalls tätowieren. Um den Ankömmlingen gleich zu sein. Nachdem ein Verbot von Stempelfarbe keine Wirkung zeigte, habe ich das ganze System neu überdacht. Er ließ die Eingeborenen zwangstätowieren. Der Schmuck war jetzt ein Makel. Sie erkennen den Eingeborenen an den beiden Kreuzen. Eins auf der Stirn und ein weiteres auf dem Oberarm. Eine Frage. Ja. Wie kommt es, dass Sie ebenfalls ein Kreuz auf der Stirn tragen? Hier. Ja, meine Maßnahmen stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Ich bin in einen Hinterhalt geraten. Es wurde eine Belohnung auf die Täter ausgesetzt. Wahrscheinlich liegt es an der Aufgabe. Der Mangel an Licht, das Warten, die Langeweile, ich habe keine Ahnung. Immerhin, einen Menschen traf ich, der einen einigermaßen gesunden Eindruck machte. Sie müssen Marlow sein. Ich hörte bereits von Ihrem Kommen. Es spricht sich alles schnell herum hier. Manche sagen zu schnell, aber wer will das beurteilen? Ich hoffe, der Verwalter hat nicht versucht, Sie zu tätowieren. Ich heiße Nelson Bain. Marlow. Fragen Sie mich bloß nicht, was mich ausgerechnet hierhin verschlagen hat. Ich weiß es selbst nicht. Normalerweise stellt man sich mit der Angabe des Berufs vor. Aber auch hier muss ich leider passen. Wie gefällt Ihnen die Bezeichnung Repräsentant? Warten Sie. Bain erwies sich als einer der nettesten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Er hatte keinen Beruf. Habe ich es jetzt? Und keinen Grund, sich hier aufzuhalten. Und das Einzige, was er repräsentierte, war er selbst. Das war doch eben noch. Er hatte so lange den Schiffen nachgesehen, bis ihn eines Tages jemand mitgenommen hatte. Wenn Sie irgendetwas brauchen, fragen Sie mich. Ich besitze nichts, kann aber alles beschaffen. Na also, hier ist es. Ich habe ein Geschenk für Sie. Was ist das? Ein Amulett. Es verscheucht die bösen Geister. Meine Mutter hat es mir gegeben. Lassen Sie mich raten. Ihre Mutter gab es Ihnen auf dem Sterbebett und Ihre Stimme klang bereits, als sei sie an einem anderen Ort. Genau so war es. Sie sagte, kommen Sie näher. Sie sprach leise. Sie sagte, nimm das, mein Junge. Es wird dich schützen. Halte stets in Ehren. Aber wenn du mal einen Menschen triffst, der aussieht, als könne er dir behilflich sein, dann gib es ihm. Er wird sich in deiner Schuld fühlen und dir keinen Wunsch abschlagen. Das hat sie gesagt. Wort für Wort. Ich kann das nicht annehmen. Dann nehmen Sie es nur. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe noch mehr davon. Die einzige Krankheit, gegen die es wirklich hilft, habe ich gerade überwunden. Ich brauche es so bald nicht wieder. Und jetzt erzählen Sie mir, was Sie nach Torvill verschlagen hat. Ich bin auf der Suche nach Kurz. Kurz? Der Kurz? Gibt es mehrere? Es kommt ganz darauf an, wen man fragt. Für die einen war Kurz ein übermenschliches Wesen. Jemand, der in die Zukunft blickte und Dinge sah, die seine Zeitgenossen nicht mal erahnten. Und für die anderen? Ein dunkler, zorniger Gott, der einem bei lebendigem Leib die Haut abzog, wenn man nicht spurte. Aber das ist wahrscheinlich nur leeres Geschwätz. Was meinen Sie? Dass jeder etwas braucht, an das er glauben kann. Wahrscheinlich hat der Kurz, von dem die Leute sich hier erzählen, nie existiert. Und die Gräuelmärchen und Hirngespinste. Wer weiß das schon? Der echte, der reale Kurz ist schon lange von hier verschwunden. Der Adjutant ist aus einem anderen Holz geschnitzt als der Berufene. Unbeirrt geht er den Weg, der ihn nach oben führen soll. Unendliche Schwermut umfängt den Adjutanten. Wenn sich sein Fortkommen verlangsamt, nichts auf der Welt kann den Adjutanten so langweilen wie die Position, die er vor einer Woche noch mit glühendem Herzen erflehte. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Träume und meine Erinnerungen vermischen sich zu einer neuen und fremdartigen Wahrnehmung. Ich komme an einen neuen Ort, betrete einen Raum und weiß nicht, ob ich hier bereits gewesen bin oder den Ort aus einem Traum kenne. Vielleicht träume ich ja auch in genau diesem Moment. Meine Sinne arbeiten nicht mehr synchron und meine Gefühle verweisen nicht auf meine Wahrnehmung. Die traurigen Zustände auf Torville bringen mich zum Lachen. Eine hilfsbereite oder gar selbstlose Geste macht mich, anstatt mich zu rühren, wütend. Wie ist es zu erklären, dass mich ein Moment der Freude trifft wie ein Schlag? Mein größter Wunsch geht in Erfüllung und ich empfinde nichts als Schmerz. So jedenfalls fühlte ich mich, als ich Maria wieder sah. Marlo. Maria? Wir haben gedacht, dass du schon längst wieder aufgebrochen bist. Du musst doch schon Monate hier sein. 3 Tage. Mein Transportschiff hatte Zeitprobleme. Was machst du auf Torville? Ich begleite Elliot. Ach. Und was wollt ihr hier? Es war nicht leicht. Aber Elliot ist es irgendwie gelungen, Wells von der Notwendigkeit zu überzeugen, Torville zu helfen. Wir haben Lebensmittel und Medikamente organisiert. Wir werden alles an die Bewohner verteilen. Wenn es euch noch gelingt, welche zu finden. Elliot. Er hat Kurz Nachfolger als Direktor des Instituts angetreten. Ich dachte, diese Position dürfe nicht besetzt werden, bevor man weiß, was aus Kurz geworden ist. Ich hoffe nur, du hast gefunden, was du gesucht hast. Ich bin Elliots Assistentin. Und wahrscheinlich möchtest du nicht wissen, was noch. Die Situation wurde langsam unübersichtlich. Da tauchte nicht nur plötzlich Maria auf, wie ein Gespenst aus meiner Vergangenheit, sondern auch noch Elliot. Meine Aufgabe war Elliot gleichgültig. Nichts schien ihn weniger zu interessieren als die Suche nach Kurz. Es gab Gründe, diese Situation zu schaffen. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man feststellt, dass man nur ein kleiner Teil eines großen Plans ist. Eigentlich müsste ich Ihnen dankbar sein für diese Erfahrung. Ich habe geglaubt, ich wäre ganz allein mitten im Nichts. Und in Wahrheit war alles längst vorherbestimmt und seit langem geplant. Alles, was während Ihrer Zeit auf Torville geschah, alles, was Sie taten, lag in Ihrer eigenen Verantwortung. Wie fühlt man sich, wenn man Gott spielt? Machtlos. Warum Elliot? Ich habe Elliots Drängen, seine kleine Hilfsexpedition anführen zu dürfen, nachgegeben, weil etwas geschehen musste. Sowohl auf Torville als auch hier bei uns. Ich gebe zu, ich habe mich in Elliot getäuscht. Er war nicht der richtige Mann für diese Aufgabe. Erstmal hatte er nicht die Gabe, das große Ganze zu sehen. Außerdem war er, wie soll ich es ausdrücken? Ein versponnener Idealist? Ja. Halten Sie jetzt mal fest, Bane. So, das war's. Meinen Sie, das kommt noch öfter vor? Oft genug. Marlowe? Elliot. Marlowe, was machen Sie da? Ich habe eine Gewebeprobe entnommen. Der Arzt, der meine Reisetauglichkeit bescheinigt, hat mich darum gebeten. Zu welchem Zweck? Er vermutet, dass die spezifischen Bedingungen auf Torville zu krankhaften Veränderungen führen können. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. So? Wenn es unter den Bewohnern von Torville irgendwelche krankhaften Veränderungen gibt, dann liegen die Ursachen in den Lebensbedingungen. Stecken Sie Ihr Gerät wieder ein und kümmern Sie sich um die wichtigen Dinge. Sie können mich begleiten, Marlowe. Und Sie da? Ja? Sie kommen auch besser mit. Vielleicht brauche ich Ihre Hilfe. Elliot war ein Moralist. Ein Mensch mit einem Rückgrat. Einer, der sich nicht so einfach einspannen ließ. Er hatte es geschafft, von Wells seine Reiseerlaubnis zu bekommen und jetzt glaubte er offensichtlich, es sei seine Bestimmung, Torville zu retten. Wir haben auf dem Weg zu Ihrem Zelt ein totes Kind gefunden. Ich muss Ihnen einige Illusionen nehmen. Meine Aufgabe besteht darin, einige wenige, aber wichtige Regeln für das Zusammenleben hier zu entwickeln. Es geht um das, was ich die Verkehrsformen nenne. Ein kleines Mädchen, vielleicht ein paar Tage alt. Ein Einzelfall. Es hängt mit den Verkehrsformen zusammen. Ihre Verkehrsformen interessieren mich nicht. Ihnen als Verwalter sind diese Menschen anvertraut worden. Und das kann man auch anders sehen. Woran ist das Kind gestorben? Ich habe keine Ahnung. Es gehört doch sicher zu Ihren Aufgaben, eine Ahnung davon zu haben. Wie ich Ihnen schon sagte, es gibt hier gewisse Regeln. Das ist mir völlig gleichgültig. Ich habe auf dem Weg zu Ihrem Zelt ein totes Kind im Dreck gefunden und Sie werden jetzt die Ursache seines Todes herausfinden. Oft bringen die Eingeborenen ihre Kinder um. Sie wollen ihnen Leben auf Torville ersparen. Ach, ich verstehe. Sie verstehen gar nichts. Wir werden die gesamte Station auflösen. Sie werden dafür sorgen, dass bis zum Zeitpunkt der Abreise jeder Mensch genug zu essen bekommt. Sie sorgen außerdem persönlich dafür, dass ab heute niemand mehr zu Schaden kommt. Es wird auch niemand mehr tätowiert. Kein Eingeborener, kein Ansässiger oder wer auch ich immer. Ich weiß nicht, ob ich mir von hergelaufenen Besuchern sagen lassen muss, wie ich meinen Pflichten nachzukommen habe. Marlowe, Bane, ich brauche Ihre Hilfe. Wir müssen den Mann festsetzen. Hat Wells Sie befugt, die Station zu schließen? Er hat mich mit allen nötigen Vollmachten ausgestattet. Das hört sich aber nicht nach Wells an. Was ist? Sind Sie dabei? Bane? Ich bin dabei. Das können Sie nicht tun. Das ist Meuterei. Alle Menschen, die hier noch leben, werden abgeholt werden. Sie werden alle nach Hause kommen. Das verspreche ich Ihnen. Tatsächlich ist selbst der Berufene nur Teil eines Spiels, das er nicht durchschaut und nicht beeinflussen kann. Das Spiel ist so kompliziert, dass niemand es begreift. Noch nicht einmal der Gründer, der das Spiel erfunden hat und eine seiner Figuren ist. Noch weniger der Verräter. Der Verräter entlarvte sich durch die Tatsache, dass er die Regeln des Spiels auf eine Art und Weise verfälschte, die den Berufenen zum Eingreifen zwang. Es lag auf der Hand. Ich würde noch weitere Tote sehen. Während Torville sich langsam der Nacht entgegendrehte, ging ich zurück in mein Zelt. Im Halbschlaf kam mir der Gedanke, dass es richtig war, Elliot zu unterstützen. Er brauchte dringend Hilfe und Kurz konnte noch warten. Marlowe. Das Blut des toten Mädchens hatte geglänzt im Licht eines fernen Mondes. Marlowe, wach auf. Marlowe. Unter anderen Umständen wäre es ein schöner Anblick gewesen. Marlowe, wach auf. Der Tod kam schnell auf Torville. Tod. Das ist schade. Es tut mir leid, dass ich keine große Trauer empfinden kann, aber schließlich kann ich Elliot nicht besonders gut. Woran ist er denn gestorben? Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Leider wird meine Kompetenz ja in Frage gestellt, aber vielleicht werden Sie meinen Rat trotzdem annehmen. Leiten Sie eine Untersuchung ein, Marlowe. So schnell wie möglich. Vielleicht beginne ich jetzt sofort und mit Ihnen. Haben Sie nichts gehört heute Nacht? Selbst wenn. Ich war hier in meinem Zelt. Ich wäre nicht so dumm, nachts allein da rauszugehen. Sicher nicht. Außerdem, wenn wir mal von dem Umstand absehen, dass Elliot mich festgesetzt, meine Autorität untergraben und damit meine Arbeit hier um Jahre zurückgeworfen hat, warum sollte ich dem Mann etwas zuleide tun? Weil Sie komplett wahnsinnig sind. Alle hier sind wahnsinnig, aber Sie sind der König der Wahnsinnigen. Wer so redet, bringt sich selbst in Gefahr. Bevor es begann, war es schon vorbei. Elliots Tod kam wie ein Faustschlag. Es war schwer, einen klaren Kopf zu behalten, wenn der einzige Mensch, der zu wissen schien, was er tat, mit durchschnittener Kehle vor einem lag. Haben Sie so etwas schon mal gesehen, Bane? Abgeschlachtet. Wie ein Tier. Oder jemand wollte, dass es so aussieht. Was? Was reden Sie da? Nur so ein Gedanke. Sie stehen sich doch gut mit den sogenannten Eingeborenen. Haben Sie nichts gehört? Welchen Grund gäbe es, Elliot umzubringen? Er war erst kurz hier und wollte die Zustände verbessern. Wir hätten den Verwalter ganz unschädlich machen sollen. Was meinen Sie? Vergessen Sie es. Wir müssen hier weg. Darf ich Sie begleiten? Ja. Beeilen Sie sich! Ohne recht zu wissen, wie ich dorthin gekommen war, fand ich mich gemeinsam mit Maria und Bane an Bord von Elliots Schiff wieder. Wir starteten und sprachen lange kein Wort. Torvill lag noch eine Weile still vor meinem Fenster. Wurde mit der Zeit immer kleiner und verschwand schließlich im Nichts. Natürlich habe ich dich geliebt. Ich habe dich geliebt, wie man einen Menschen nur lieben kann. Aber es gibt Wichtigeres. Und wenn du das nicht begreifst, tust du mir leid. Du hast mich verlassen, also hast du mich nicht mehr geliebt. Du verstehst gar nichts. Es ging um eine Idee, um etwas, das wichtiger ist als ein einzelner Mensch. Kurz? Wie soll ich es dir erklären? Wir wollten alles verändern. Und Kurz war der Mann, dem wir das zutrauten. Du hast mich verlassen, um einem Mann zu folgen, den du noch nicht mal kanntest? Ich war nicht allein. Es gab etliche andere, die sich die Chance nicht entgehen lassen wollten und ans Institut gingen. Elliot gehörte ebenfalls dazu. Kurz hat uns angezogen. So wie er später nach Torvill ging, um eine neue Kolonie aufzubauen und das Uranium zu suchen, glaubten wir damals, eine neue Welt schaffen zu können. Eine Welt, die es wert ist, über Leichen zu gehen. Ich weiß nicht, ob die vielen Gerüchte wahr sind. Vielleicht hat sie auch jemand in die Welt gesetzt. Bevor Kurz das Uranium fand, war alles gut. Aber es gibt Ereignisse, die einen Menschen verändern können. Entschuldige, für dich natürlich nicht. Du bist derselbe, glaubst an dieselben Dinge. Du hast dich nicht verändert. Und wenn schon. Und trotzdem bist du unterwegs und suchst Kurz. Was willst du eigentlich von ihm? Ich will mir ein Bild machen. Vielleicht verstehe ich dann, was hier vorgeht. Vielleicht verstehe ich dann sogar dich. Warum weiß ich, dass du dein Ziel erreichen wirst? Wir suchen einen winzigen Punkt im Nichts. Und trotzdem habe ich keinen Zweifel, dass du ihn findest. Obwohl wir bereits seit Tagen kein Licht mehr gesehen hatten, schien es stetig dunkler zu werden. Ich hatte schon von dem Phänomen gehört, aber ich hatte mir nicht vorstellen können, wie eine Fahrt in die Finsternis wirklich aussieht. Zuerst war es, als würden dunkle Wellen gegen die Schiffswände branden. Bald darauf schien sich die Dunkelheit an den Fenstern niederzuschlagen und dann kroch die Schwärze der Nacht langsam ins Schiff und umfing uns wie feiner Staub. Was ist mit diesem Bane? Was hat er hier verloren? Er ist ein netter Kerl. Er ist gestrandet. Früher oder später hätte er auf Torvill den Tod gefunden. Vielleicht können wir seine Hilfe noch brauchen. Bane? Ja? Haben Sie ein Auge auf die Zeit? Keine Sorge, es ist alles normal. Ich war glücklich. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal seit meiner Abreise zu wissen, was ich wirklich wollte. Ich spürte, dass wir auf dem richtigen Kurs waren. Maria war bei mir. Sie versuchte mir bei der Navigation zu helfen und es sollte sich herausstellen, dass auch Bane zu etwas taugte. Marlow! Schnell! Was ist? Sehen Sie. Wir haben ihn gefunden. Wir wären fast an ihm vorbeigerauscht. Tatsächlich. Mein Gott, was für eine alte Mühle. Bane hatte recht. Kurz Schiff war ziemlich am Ende. Die Navigationssysteme schienen nur noch eingeschränkt zu arbeiten, was augenscheinlich bereits zu einigen kleineren Unfällen geführt hat. Erst ganz kurz, bevor wir andockten, machte das Schiff eine verschämte Ausweichbewegung. Es wirkte eher so, als würde es sich angstvoll abwenden, als dass es versuchte, einer Kollision auszuweichen. Kurz kam uns entgegen, sehr langsam. Als er uns endlich erreichte, gab er uns mit eigentümlicher Ernsthaftigkeit die Hand. Als Bane an der Reihe war, senkte Kurz leicht den Kopf. Er schien offenbar mich und Bane zu verwechseln. Es ist mir eine große Ehre. Wissen Sie, ich habe ziemlich lange auf Torvill festgesessen. Und es gab Tage, da hatte ich, um es offen zu sagen, ernste Zweifel, ob Sie noch leben. Wie ich so dastand, wurde mir bald klar, dass Kurz am Ende seiner Kräfte war. Ich bin immer weiter hinaus. Immer noch ein Stück tiefer ins Dunkel. Irgendwann wusste ich, dass ich nicht mehr zurück wollte. Ich bin Marlow. Wells hat mich beauftragt, Sie zu suchen. Wells? Wie geht es ihm? Ganz gut, denke ich. Was will er von mir? Ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Das Oranium wurde zur Zentrale gesandt. Es müsste sich längst eine neue Sonne in ihrer Umlaufbahn befinden. Mehr als eine. Typisch Wells. Immer muss er übertreiben. Hat er den Sonnen auch seinen Namen gegeben? Wells 1, Wells 2, Wells 3 und Wells 4? Ich glaube nicht. Sie kommen mir bekannt vor. Ich heiße Maria. Ich gehörte zu der Gruppe, die damals mit Elliot ans Institut ging. Was tun Sie hier? In der Dunkelheit? Wir waren auf Torvill. Ich kam mit Elliot dorthin. Was sollte er dort? Es ging um die Untersuchung der Zustände dort. Und? Wo ist Elliot jetzt? Er wurde auf Torvill ermordet. Damit ist die Untersuchung der Zustände dort wohl abgeschlossen. Das Institut. Das waren gute Zeiten. Ich hätte niemals für Wells arbeiten dürfen. Was ist Ihr Auftrag, Marlow? Ich soll Sie finden und nach Hause bringen. Und? Wenn ich nicht nach Hause möchte? Ich habe mein Schicksal selbst gewählt. Ich warte auf den Tod. Jetzt ist er gekommen. Ein alter Mann. Nicht viel älter als ich. Gebrochen. Es gibt immer noch Menschen, die ihn verehren wie einen Heiligen. Trotzdem. Wem könnte er gefährlich werden? Stellen Sie sich vor, Kurz kehrt zurück. Was für eine Situation. Was soll schon passieren? Kurz steigt plötzlich vom Himmel und wir kriegen ihn nie wieder unter Kontrolle. Kurz wäre nicht kurz, wenn man ihn kontrollieren könnte. Aber was tut es? Was kann er schon anrichten? Wissen Sie, was für eine Macht Kurz besitzt? Wir können doch diesem Mann nicht unser aller Schicksal in die Hände legen. Kurz, die Legende. Größer als das Leben, der gottgleiche Kurz. Ja, so oder so ähnlich. Da draußen vielleicht, aber doch nicht hier. Ich kann kein Risiko eingehen. Sie haben ihn nicht gesehen, er war nicht mehr derselbe. Woher wollen Sie das wissen? Vertrauen Sie meinem Urteil. Unmöglich. Hat er noch etwas gesagt? Nichts. Nichts? Nichts. Nichts, was für Sie von Interesse wäre. Ich weiß, was Wells Ihnen sagen wird, wenn Sie zurückkehren. Aber bedenken Sie eines. Wenn ich wirklich in der Lage bin, die Welt zu verändern, Wenn ich wirklich über all die Gaben verfügte, die Wells mir nachsagt, warum sitze ich dann hier im Nirgendwo und Wells in der Zentrale? Ich weiß es nicht. Wenn Sie zurück zur Zentrale kommen, wird so viel Licht auf der Erde sein, dass Ihnen die Augen schmerzen. Warum ist um mich herum nichts als Dunkelheit? Man wird Ihnen erzählen, dass Sie sich geirrt haben. Die Bedingungen auf Torvil. Man verliere die Zurechnungsfähigkeit. Der verrückte Elliot. Der verrückte Kurz. Der verrückte Marlow. Es ist ein Spiel. Und in einem Spiel muss es zum Schluss einen geben, der gewinnt. Ich weiß nicht. Fragen Sie nach Elliot. Marlow. Warum Elliot? Warum musste er sterben? Sie sind müde, Marlow. Es war eine lange Reise. Ach was? Wissen Sie, wie man Torvil inzwischen nennt? Das Herz der Nacht. Niemand, der von dort zurückkommt, ist noch derselbe. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Was kann ich Ihnen schon anhaben? Tun Sie mir einen Gefallen, Wells. Sagen Sie mir die Wahrheit. Elliot wollte unbedingt nach Torvil. Er wollte Klarheit. Er hat sie bekommen. So kann man es auch sehen. Kurz hat dieselbe Klarheit bekommen. Marlow? Was ist? Er ist tot. Es ist alles voller Blut. Sein Hals, alles voller Blut. Er hatte recht. Warum redest du? Kurz ist tot. Wie ist das möglich? Sag es mir, wie ist das möglich? Ich beruhige dich. Was sollen wir jetzt bloß tun? Warte hier. Ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Dann müssen wir Müller finden. Er ist Müller. Ein Freund, er wartet auf mich mit seinem Transportschiff. Was ist mit Elliots Schiff? Ich glaube nicht, dass wir heil ankämen. Wells überlässt nichts dem Zufall. Endlich, fast zu spät, habe ich begriffen, wie das Spiel funktioniert. Mein Tod war ebenfalls beschlossene Sache. Wer dem Herz der Nacht zu nahe kommt, darf nie mehr zurückkehren. Immerhin hatte ich die Chance, ein wenig Zeit zu gewinnen. Dazu musste ich Bane finden. Bane, der netteste Kerl, den man sich vorstellen kann. Bane, der Einzelgänger. Bane, der Killer. Der Mann, der für Wells die Drecksarbeit erledigt. Um ein guter Mörder zu sein, braucht man nichts weiter als einen guten Mörder. Es war Zeit, dass Bane seinen Beruf aufgab, um sich ganz in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Hör mir gut zu. Das ist das Letzte, was du hörst, Bane. Was du an deinem Schädel spürst, ist ein Gerät, das du kennst. Ich werde jetzt eine Probe aus deinem kranken Hirn nehmen. Es geht ganz leicht. Man presst es an die Kopfhaut und drückt diesen Knopf hier. Nein, nein, bitte! Hörst du das, Ben? Das ist die Justierung. Dauert etwa 5 Sekunden. Banes Blut noch an den Händen, machte ich mich auf die Suche nach Müllers Schiff. Wir fanden es in einer Umlaufbahn um Torvil kreisend und gingen an Bord. Ein paar Stunden später sahen wir, wie Elliots Schiff explodierte. Ein kleines Licht in der Nacht. Die Rückreise verlief problemlos. Ab einem bestimmten Punkt wiesen die neuen Sonnen uns den Weg. Weiße Dame schlägt schwarzen Turm. Eine schöne Frau haben Sie, Marlow. Ich habe schon lange keine Frau mehr gesehen. Sie spielen viel besser. Ich hatte Zeit, ein wenig zu üben. Schach. Ich begreife das alles nicht. Ich habe verstanden, was Sie mir erzählt haben. Aber ich begreife es nicht. Mir geht's genauso. Was können wir tun? Nichts. Und alles. Wir können aufgeben oder uns wehren. Wenn ich nur wüsste, was richtig und was falsch ist. Wenn Sie es wissen, sagen Sie es mir. Sie werden tun, was nötig ist. Ich sage Ihnen eins, Marlow. Wenn etwas nötig ist, dann ist es auch richtig. Schau. Und Müller ist immer für Sie da. Mein Leben lang habe ich mir einen solchen Freund gewünscht. Was immer Sie wollen, Marlow. Schachmatt? Wir haben gewonnen. Die Zentrale stand wie ein schwarzer Spiegel im hohen Mittag. Und jeder, der das Gebäude jetzt sah, musste glauben, es sei schon immer seine Bestimmung gewesen, im Herz des Lichts zu ruhen. Sie müssen verstehen, Marlow. Es gab eine Zeit, da waren uns die Hände gebunden. Da brauchten wir die Hilfe von Kurz. So schließt sich der Kreis. Wir brauchten das Uranium, wir brauchten Kurz, wir brauchten das Licht. Sie haben alles bekommen, was Sie brauchen, Wells. Und Sie haben es ganz allein für sich. Wer war schon Kurz? Kurz wurde geboren und dann hat er gelebt und dann ist er gestorben. Ich weiß, dass Sie mich jetzt hassen, Marlow. Aber das wird sich legen. Sie haben noch so viel vor sich. Hier warten noch Aufgaben auf Sie. Geben Sie dem alten Wells noch eine Chance. Ich könnte Sie jetzt und hier töten. Ich könnte Ihnen den Schädel einschlagen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Wir beide werden die Welt verändern. Im Rahmen dessen, was uns zugestanden ist. Wir können unseren Namen neben die Sterne schreiben und niemand kann uns daran hindern. Sie brauchen mir jetzt keine Antwort zu geben. Denken Sie darüber nach. Sprechen Sie mit Maria. Auch sie hat sich verdient gemacht. Niemand wird vergessen. Der Adjutant hat seine Pflicht erfüllt. Die Audienz ist beendet. Der Adjutant ist gealtert in diesen langen Minuten und schleppt sich zurück durch die langen Flure des Palastes. Zur selben Zeit gleitet der Berufene behende aus seinem Bett. Er wird jetzt die Tagesgeschäfte in Angriff nehmen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute wird der Berufene das lange gefällte Todesurteil des Adjutanten vollstrecken lassen. Was willst du jetzt tun? Man muss sich entscheiden, ob man Täter oder Opfer sein will. Und wenn man sich entschieden hat, ist es Zeit zu handeln. Was redest du da? Es wartet noch eine Aufgabe auf mich. Und das ist eine große Aufgabe. Ich habe die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Du hörst dich an wie Kurz. Ich werde alles ganz anders machen. Ich werde eine neue Welt aus den Trümmern schaffen. Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. Ist das dein Ernst? Ich habe noch nie etwas so ernst gemeint. Wir können nicht zurück. Es würde immer jemand auf uns warten. Niemand wird vergessen. Auch du nicht. Was soll ich tun? Du musst bei mir bleiben. Für immer. Dann wird alles gut, glaub mir. Ich will nicht sterben. Es gibt keinen Ausweg. Niemand, der von dort zurückkommt, ist derselbe, hat Wells gesagt. So wird die größte Lüge zur unumstößlichen Wahrheit. Müller? Müller, können Sie mich hören? Wir hören Sie gut, Marlow. Sind Sie bereit, Ihre Aufgabe zu erfüllen? Wir würden alles für Sie tun, Marlow. Das ist gut, Müller. Mein braver, treuer Müller. Ich werde immer an Sie denken, wenn ich mich an ein Beispiel von Courage und unerschütterlichem Mut erinnere. Das sind wir nicht wert. Sie sind gerade auf dem Weg dazu, auf dem Weg in die Ewigkeit. Ihr Name wird noch nicht vergessen sein, wenn die letzte Sonne erlischt. Sind Sie bereit? Wir sind bereit. Haben Sie das Schachspiel wieder an die Steuerung angeschlossen? Haben Sie es so programmiert, wie ich es Ihnen aufgetragen habe? Haben Sie die Koordinaten der Zentrale eingegeben? Alles ist so geschehen, wie Sie es wollten. Dann brauchen Sie nur noch den entscheidenden Zug zu tun. Schlagen Sie hinein in das Herz der Nacht. Den Rest wird Ihr Schiff erledigen. Es wird wunderschön aussehen. Sie sind ein Held, Miller. Der tapferste Mann, den ich kenne. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein. Sie haben genug für mich getan. Ich möchte mich nur noch verabschieden. Leben Sie wohl, Marlow. Leben Sie wohl, Marlow. Marlow, der Berufene, Gott der Dunkelheit und der Stille. Ein unsichtbares Band verbindet Marlow mit dem Lauf der Welt. Er war immer da und wird immer da sein. Alle, die waren und alle, die da noch kommen, Herz der Nacht von Dirk Schmidt. Die Rollen und ihre Darsteller: Marlow, Patrick Winczewski, Kurz, Hans-Peter Halwachs, Wells, Hans Diehl, Müller, Michael Evers, Bane, Gerd Warmeling, Maria, Karina Kraftschick, Elliot, Viktor Neumann, Verwalter, Dieter Mann, Arzt, Christian Körner. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Götz Schmedes. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Redaktion und Dramaturgie Adrian Winkler.